Räuber Hotzenplatz, der dir auf die Fotze kotzt, der dir auf die Fotze rotzt, der Mann, der mit Muskeln jetzt protzt, psychopathisch veranlagt, gehör ich angeklagt und nimm die Irrenanstalt, denn ich wählte Mord und Totschlag. Mein Opfer liegt im Badezimmer, leises Gewimmer beim Schneiden ihrer Finger, wie immer ein Genuss, voller Hoden baue ich auf den Fluss an das nächste, an das ich mich erinnere. Vom Tor der Klapse im weißen Bus. Zeit hat hier nichts zu bedeuten, hörst die Glocke läuten, egal ob Minuten, Sekunden, Stunden oder Tage, was war die Frage? Bin ich etwa verrückt oder nur für einen Unfall etwas Missglück? Wenn das Tageslicht mehr rückt, wird mein Weltbild verrückt. Ich werd zum Pädagogen, Neurologen, ungelogen. Alle Patienten stehen unter Druck, aufgeschnitten einem abgeschotteten Grau. Blut verschmiert, erschossen im Traum. Blut an den Wänden, man glaubt es kaum. Eingedrückt Augäpfel unter meinem Daumen. Der Beginn vom Albtraum. Psychopathen in der Irrenanstalt. Gefängnis, Blut, Drogen, Waffen und Gewalt. Dies ist ein Ort ohne Wiederkehr. Bist du einmal hier gefangen, gibt es keinen Kommen mehr. Das ist eine Freakshow, willkommen in der Freakshow. Sei ein Teil davon und kauf dir unser neues Video. Wie du amüsant, gleichzeitig auch abgebrannt. Und nimm das lieber wörtlich, dafür opfer ich einen halben Tag. Geistig krank gestört und wirklich Spaß macht bei mir nur, vollbring ich grauenhafte Taten von unfassbarer Natur. Was die Polizei hier gefunden hat, lässt sich mit Worten kaum noch beschreiben. Menschliche Schädel, die zur Zierde dienen. Körperteile in Kühlschränke gestopft. Und wohl am unglaublichsten ist die Tatsache, dass man ein Massengrab mit verwesenden Körpern unterhalb des Hauses entdeckt hat. Ich lieb halt den Geschmack von Gedärm und Innereien. Und zwar ausschließlich vom Menschen, deshalb sperren sie mich ein. Ich verbring den ganzen Tag in einer Zelle, wo man friert. Ein geisteskranker Irrer, von der Menschheit isoliert. Die Stimmen aus dem Kopf rocken mir meinen Verstand. Jetzt mal ich täglich kranke Bilder, nur aus Blut an meinem Band. Jetzt sitz ich hier im Dunkeln, tja, das ist dann wohl das Ende. In den Medien nur ein Monster, bei den Freaks eine Legende. In meiner Gummizelle, da bin ich allein der König. Die Zwangsjacke meine Krone und der Boden ist mein Thron. Hier herrsche ich über Millionen, doch der Gang ist mir zu wenig. Darum wird der König zornig und tötet jeden ersten Sohn. Die Stimmen sagen mir, ich soll sie alle töten. Sie verstümmeln, währenddessen ihre kleinen Herzen fressen. Es gibt keinen anderen Ausweg, ich bin einfach zu schwach. Doch ich weiß, was ich jetzt mach, ich bring sie an. Psychopathen in der Irrenanstalt. Gefängnis mit Drogen, Waffen und Gewalt. Dies ist ein Ort ohne Wiederkehr. Bist du einmal hier gefangen, gibt es keinen Kommen mehr. Bist du einmal hier gefangen, gibt es keinen Kommen mehr.